Warst du schon in den Ruinen von Kujunschik? Nein. Dort sind die Soldaten versammelt, die gegen die Hadedin ziehen sollen. Nun aber werde ich die Leute an einen anderen Ort schicken. Darf ich fragen, wohin? Das ist ein Geheimnis. Niemand darf es erfahren. Du weißt ja auch, dass Staatsgeheimnisse streng bewahrt werden. Selbstverständlich, Exzellenz. Ich habe Gefallen an dir gefunden. Du sollst in meinem Palast wohnen und so bedient werden wie ich. Leider, Exzellenz, muss ich jetzt fort. Aber ich werde wiederkommen. Oh. Wohin willst du gehen? In die kurdischen Berge. Was willst du dort? Sehen, was es dort für Menschen gibt und welche Pflanzen und Kräuter dort wachsen. Und weshalb kannst du nicht einige Tage bleiben? Weil die Pflanzen, die ich suche, sonst verwelken, Exzellenz. Die Menschen dort brauchst du nicht kennenzulernen. Das sind kurdische Räuber und einige Jesidi, die Allah verdammen möge. Deine Macht reicht doch bis nach Almadie. Aber die ist die Grenzfestung meines Bezirks. Da muss Almadie eine sehr starke Festung sein. Oh, vollkommen uneinnehmbar. Ich habe dort Kanonen und eine Besatzung von 300 Albaniern. Du hast meinen Pass gesehen. Ja. Wirst du mir deinen Schutz gewähren? Das ist die Bitte, deswegen ich zu dir kam. Nun gut, sie soll dir gewährt sein. Doch unter einer Bedingung. Hm? Du kommst wieder zurück und wirst mein Gast. Das nehme ich mit Freuden an. Ich gebe dir 10 Soldaten mit, die dich bedienen und beschützen sollen. Ruhe dich bei den Kurden nicht aus. Es könnte dir sonst etwas Unangenehmes zustoßen. Was? Das ist mein Geheimnis. Ich sage dir nur, dass dir gerade die Schutzwache, die ich dir mitgebe, gefährlich werden könnte. Deine Leute können mich nur bis Almadie begleiten. Ja, denn meine Macht reicht nicht weiter. Ich gebe dir verschiedene Schreiben mit an den kurdischen Bey, an alle Ortsoberhäupter und an den Befehlshaber der Festung Almadie. Bist du mit mir zufrieden? Unendlich, O Pascha. Deine Güte will mich mit Wohltaten erdrücken. Du sollst mir dafür behilflich sein. In welcher Hinsicht? Wenn du aus den Bergen von Kurdistan zurückkehrst, werde ich dich zu den Hadedin schicken. Du sollst ihre Gebiete bereisen und mir dann melden, wie ich sie besiegen kann. Noch eins. Durchreise schnell das Gebiet der Jesidi und warte nicht bis zu dem Tag, an dem sie ihr großes Fest feiern. Du verstehst, was ich meine. Es war alles viel leichter gegangen, als ich geahnt hatte. Halef und ich ritten also mit 10 Beschützern los, um zunächst die Ruinen und das Dorf Khorsabad zu erreichen, wo wir mit dem Scheik der Hadedin, Mohammed Emin, wieder zusammentreffen wollten. Wir eilten, unser Ziel zu erreichen, als uns eine Truppe von vielleicht 50 Arnauten, also Soldaten des soeben von mir verlassenen Paschas, entgegenkam. In ihrer Mitte sah ich die weiße Kleidung eines Arabers. Im Näherkommen erkannte ich Mohammed Emin. Er war in die Hände dieser Leute gefallen und damit in die Hände seines Todfeindes, des Paschas, der bereits seinen Sohn Ahmad el-Gandur gefangen genommen und nach Ahmadiyye gebracht hatte. Ich musste alles aufbieten, ihn aus dieser gefährlichen Gesellschaft zu befreien. Daher hielt ich mitten auf dem Weg und ließ den Trupp herankommen. Meine Begleitung saß ab, um sich am Wegrand zu lagern. Halef und ich blieben zu Pferd. Der Anführer der Arnauten trennte sich von den anderen und kam uns in scharfem Trab entgegen. Hart vor mir zügelte er sein Pferd. Esselam Aleikum. Wer bist du? Aleikum Esselam. Ich bin ein Effendi aus dem Westen. Von welchem Stamm? Vom Volk der Nemsi. Wohin willst du? Nach Osten. Du antwortest ja kurz. Weißt du, was ich bin? Ich sehe es. So antworte besser. Mit welchem Recht reitest du hier? Demselben Recht, mit dem du hier reitest. Malachi, du bist sehr kühn. Ich reite hier auf Befehl des Paschas von Mosul. Du kannst dir das denken. Und ich reite ebenfalls hier auf Befehl des Paschas von Mosul. Und unter dem Schutze des Großherrn in Konstantinopel. Das kannst du dir auch denken. Beweise es. Hier meine Papiere. Entschuldige. Bitte. Du trägst selbst Schuld daran, dass ich streng zu dir sprach. Du sagst, was ich bin, und hättest mir entsprechend antworten sollen. Du trägst die Schuld daran, dass das nicht geschehen ist. Du sahst meine Begleitung hier, die mich als einen Mann ausweist, der sich der Freundschaft des Paschas erfreut, und hättest höflich fragen sollen. Grüße deinen Herrn vielmals von mir. Guten Morgen. Zu Befehl, Effendi. Halef, aufgepasst. Mohammed Emin hat sich die Hände freigemacht. Er springt auf den Rücken seines Pferdes. Galopp, Sidi! Zwischen ihn und die Arnauten! Der Gefangene flieht! Er hat sie befreit! Der Gefangene flieht! Ich setze ihm nach! Reite nicht so nah bei mir, Halef! Halte Abstand! Weiter ab! Reite so, dass sie auf Mohammed Emi nicht schießen können, ohne uns zu treffen! Unsere Pferde sind schneller. Sie können uns nicht folgen. Reite zickzack! Ich gebe mir alle Mühe, Ri starrisch erscheinen zu lassen. Die Arnauten dürfen nicht zum Schuss auf den Scheik kommen! So flogen wir auf unseren guten Pferden vorwärts, immer nach Nordwesten, bis wir ungefähr 2 Wegstunden zurückgelegt hatten und auf die Straße trafen, die von Mossul nach Khorsabad und Badri führt. Erst hier hielt der Hadedin sein Pferd an. Er sah nur uns beide, denn die anderen waren längst hinter uns verschwunden. Wir sind die Verfolger los. Preis sei Gott. Karabe, nimm sie. Ich danke dir, dass du durch deine List den Soldaten des Paschas die Hände von den Flinten genommen hast. Wie bist du in ihre Gewalt gekommen? Wie wurdest du gefangen? Du hattest mich zu den Ruinen von Khorsabad bestellt. Bis heute Morgen verbarg ich mich dort. Dann aber ging ich näher an den Weg heran, um dich kommen zu sehen. Da wurde ich von den Soldaten entdeckt und gefangen genommen. Ich konnte mich nicht wehren, es waren zu viele. Fragten sie nach deinem Stamm und nach deinem Namen? Ja, aber ich gab falsche Auskunft. Die Arnauten sind unerfahren. Ein Araber hätte dich an deiner Tätowierung erkannt. Weißt du, warum sie dich gefangen haben? Nein. Weil in den Ruinen von Kuyunchik die Truppen des Paschas liegen, die dazu bestimmt sind, gegen euch zu ziehen. Gegen die Hadedin? Ja. Allah helfe uns. Dann muss ich sofort umkehren. Das ist nicht nötig. Ich kenne den Plan des Paschas. Der Zug gegen die Hadedin ist vorläufig nur ein Vorwand für die Truppenzusammenziehung. Der Pascha will zunächst die Jesidi überfallen. Die sollen das nicht ahnen. Und so gibt er vor, gegen euch vorgehen zu wollen. Späterhin hat er es allerdings auch auf euch abgesehen. Weißt du das genau? Ich habe mit dem Pascha von Mossul gesprochen. Er schenkte mir vollstes Vertrauen und bat mich, zurückzukommen, um eure Weideplätze auszukundschaften. Aber wenn er mit den Jesidi schnell fertig wird, benutzt er sicher die Gelegenheit, sein Heer sofort auch gegen uns zu schicken. Der Pascha wird mit den Jesidi nicht so schnell fertig werden. Darauf kannst du dich verlassen. Und dann kommen die heißen Tage und die Ebene trocknet aus. Sein Heer müsste elend verdursten, bevor es euch erreichen könnte. Du hast recht, Effendi. So wollen wir unseren Weg fortsetzen. Reiten wir zunächst nach Badri, dem Wohnsitz des Oberhauptes der Jesidi. Wie ist sein Name? Ali Bey.